Ich stehe auf, streun durchs Haus, geh zum Kühlschrank, mach ihn auf. Er ist kalt, er ist leer. Beweg mich im aussichtslosen Raum, für Selbstgespräche hör mich kaum. Bin mein Radio, schalt mich aus. Ich würde mich gern verstehen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Der Grundriss ist weg. Oh, oh, oh, es tropft ins Herz, mein Kopf unmöbliert und hohl. Oh, oh, oh, keine Blumen im Fenster, der Fernseher ohne Bild und Ton. Ich fühle mich unbewohnt. Im Spiegel nur ein Gesicht, stell mich zur Rede, antworte nicht. Stummes Interview. Das Nichts steckt in jedem Detail, in mir sind alle Zimmer frei. Und dich dazu. Oh, oh, oh, es tropft ins Herz, der Kopf unmöbliert und hohl. Oh, oh, oh, keine Blumen im Fenster, der Fernseher ohne Bild und Ton, ohne Bild und Ton. Ich fühl mich unbewohnt. Zwangsgeräumte Gründe, gekündigt vor der Zeit. Keine Seele in vier Wänden, 100 Jahre Einsamkeit. Alle still unbewegte Zellen und das Wetter gibt's nicht mehr. Die Straße hat keine Stimme, autolos, kein Verkehr. Oh, oh, oh, es tropft ins Herz, mein Kopf unmöbliert und hohl. Oh, oh, oh, keine Blumen im Fenster, der Fernseher ohne Bild und Ton, ohne Bild und Ton. Ich fühl mich unbewohnt.